4N2Elva, wir haben den 2., jetzt kommt's, Dezember tatsächlich schon. Ja, wir haben eine kleine Weile nicht mehr gesendet, lag ganz einfach daran, dass wir nicht ins Mikrofon gesprochen haben, dieses aufgenommen haben und das dann als Podcastform wiederverwertet haben. Pocho, ich begrüße dich recht herzlich zur Wintersaison von 4N2Elva. Ja, es ist auch schon ein bisschen kältlich geworden. Ne? Ja, aber bei uns schneit es hier in... Ach nee, ich habe noch so 8 Grad, also... Es geht noch. Das geht noch, ne? Da hat man die Heizung noch auf 3 an. Also da ist es noch nicht die 5 gewählt. Es ist Nieselwetter im Prinzip. Potenzielles Nieselwetter bei dir. Nee, Sonne war heute sogar. Sonne, pur, ne? Mhm. La vida loca war bei euch. Ja, living la vida loca. Wir haben eine längere Zeit nicht gesendet. Eigentlich wollte ich noch eine DFB Edition machen, dazu ist es nicht gekommen, aber vielleicht wird es diese Woche eine spontane Jux-Ausgabe geben. Stand jetzt wird sie tatsächlich sogar stattfinden. Ich möchte das Announcement wirklich vorwegnehmen. Mit heißer Nadel arbeitet unser Techniker an einer Möglichkeit, diesen Podcast ab jetzt live zu senden. Wie und wo und wann und warum werdet ihr dann auf den einschlägigen Social Medias wie zum Beispiel Twitter @4Ecken2Elva oder facebook.com/4Ecken2Elva. Dort werden wir dann verkünden, wie und wo und warum ihr uns dann live hören könnt. Es ist aber, glaube ich, gar nicht so schwer, wie ich gerade mal gelesen habe. Aber naja, gut. Die Rechnung macht man mit mir persönlich dann auch erst am Ende. Ich glaube es dann erst, wenn man uns wirklich über den Äther live hört. Pocho, möchtest du verkünden, dass wir am Freitag... Oh, was ist denn das? Das ist doch... Ist das nicht sogar... Potzblitz! Es ist Nikolaus! Wow! Am Nikolaus, na besser kann man sich dieses... Das Pocho, das habe ich jetzt erst gemerkt. Aber es ist auch das reine Türchen, was man aufmacht. Es ist das... Und es ist 4 und 2, weil 6 ist die Quersumme aus 4 Ecken und 2 Elfer. Was? Die Illuminaten sind unter uns, das gibt's ja gar nicht. Das merke ich jetzt erst. Besser kann man sich dieses Datum ja gar nicht merken. Am Freitag, Nikolaus, um 16.30 Uhr wird es uns mit ein wenig Glück live geben, aber... Dann definitiv aus der Büchse, dann am Nachmittag, 16:30 ist ja schon fast Nachmittag, ne? Dann am frühen Abend, am Präabend, sagt wird es eine Spezialausgabe von 4Ecken2Elva geben, denn wir werden uns live die WM-Auslosung, wo findet die nochmal statt? In Brasilia wahrscheinlich. Stehen da schon, Stadien stehen noch nicht, aber, ne? Also stürzt es gerade wieder ein, habe ich das Gefühl. Genau, also die Stadien stehen noch nicht. In Sao Paulo ist sogar der Kran ja ins Dach gefallen. Ne? Da gab es sogar ein Video von, hast du das gesehen? Ja. Da stürzt einfach der Kran ins Stadion. Ja, aber das Krasse ist, es gibt irgendwie von solchen Fällen immer Videos. Also, aber egal. Naja, selbst in Brasilien haben die alle Fotohandys. Wenn das irgendwie da schon am Knirschen wäre, hätte ich auch schon das Handy gezückt. Ich alte Attention-Whore. Würde ich dann an 40-40... Was war denn jetzt? Eiskaltes Karamals. Oh. Das würde ich dann an die 40-40 Bild schicken. Ja. Ich bin ja Bildabonnent. Und Bild Plus User. Bild Plus wollte ich gerade sagen, ja. Mhm. Mhm. Und da werden wir um. Hat Kader Loth jetzt irgendwie aufgehört, habe ich gelesen oder so? Kader Loth? Mhm. Wo? Hat die aufgehört? Ja, überhaupt so im Society-Bereich, was zu machen, die wäre krank oder so. Oh. Ich meine, das wäre so eine Schlagzeile auf Bild Plus gewesen. Ach so, ich wollte es gerade sagen, das ist bestimmt jetzt ein Hint sein, dass ich das wissen müsste, denn ich bin ja Bild Plus User. Genau. Bin ich auch. Mein, wegen Menschen wie dir ist ja Bild Plus erstmal entwickelt worden. Ich bin auch Bild Plus User, also zumindest habe ich einen Bild Plus Account, nutze es aber nicht. Mhm. So viel muss man nochmal sagen. Das 16. war Wackeldackel83, ne? @bildplus.de war das, glaube ich, ne? Ja, richtig. Richtig. 16:30 Uhr, wenn wir live senden, dann würde ich auch meinen, dass wir schon um 3:45 uns einfinden im Podcast-Studio. Das war schon mal so eine kleine Prediction-Warm-Up-Show machen. Was könnte passieren? Das Worst-Case-Szenario mal durchgehen. Es kann ja wirklich eine Horrorgruppe werden. Und, ja, Elfenbeinküste, USA und sowas. Meine Güte! Auch England, ne? Ist, glaube ich, auch ein Top 2. Ach du Kacke. Da reden wir dann alles am Freitag drüber. Das ist ja der Wahnsinn, was da alles... Frankreich, glaube ich, auch ein Top 2. Also das wäre ja wirklich ein Potzblitz! Meine Fresse! Eine Knallergruppe, das ist ja, die Optimisten sagen, ja, dann startet man gleich richtig kernig durch ins Turnier, aber ich bin eher, gebt uns lieber so Elfenbeinküste, so, das ist schon sportlich, kann man aber schaffen und lasst uns erstmal peu à peu ins Stadion, ich will die ganze Zeit Stadion sagen, weil diese ganzen Stadien, die stürzen ein und das lässt mir keine Ruhe, ins Turnier starten und gebt uns dann die großen Brocken, aber das werden wir alles dann live am Freitag um 16.30 Uhr verkünden. Nochmal, bei Twitter und bei Facebook werden wir euch dann sagen, wie ihr uns live hören könnt. Pocho, der, ich muss es doch gerade nochmal nachschlagen, der 14. Spieltag? Tja. Es ist der 14. Spieltag, kann man auch meinen. Ist Geschichte, Pocho. Ja. History und in the making. Lass uns doch mal diesen Spieltag nochmal in aller Gemächlichkeit nochmal durchgehen und Revue passieren lassen. Richtig, du hast ja wieder so einen Rhetorikkurs, der hat sich bei dir schon zweimal ausgezahlt. Ja, aber hallo. Das ist der Wahnsinn. Der VfL gegen den HSV haben 1-1 gespielt. Hast du da was gesehen? Ich habe sehr viel an diesem Wochenende gesehen. Das ist gut, das trifft sich gut, Pocho. Ja, wenn du das ganze Wochenende nur damit verbringst, irgendwie Ente zu machen und Rick. Ja, und irgendwelche Weihnachtsmärkte zu besuchen, dann kann ich ja nichts dafür. Ja, ich habe halt Fußball geguckt. Einsam und allein. Nee, mit deiner Katze. Das ist wahr. Ich habe dir an einem Abend, glaube ich, Videos von 5 verschiedenen Weihnachtsmärkten geschickt. Ich bin im Prinzip ein Weihnachtsmarkthopper. Ihr habt einen Looper, ne? Ich bin auch ein Looper, ja. Ich war auf allen gleich und habe mich selbst gejagt. Mhm. Und wurde gespielt von Joseph Gordon-Levitt als jung. Und der alte Ich wurde gespielt von, nicht von Will Smith, nein, sondern von Paul Walker. Um gleich mal hier die Stimmung ein bisschen runterzubringen, Pocho. Denn es ist, wie ich finde, ein sehr tragischer Spieltag gewesen. Okay, und aber da willst du dann direkt mit dem 1-1 starten im Nordderby zwischen den Wölfen und dem HSV. Genau, jetzt fällt es mir ein, es war ja das Nordderby, was am Freitag lief. Jetzt, meine grauen Zellen, die reaktivieren sich ein bisschen. Das habe ich sogar ein bisschen gesehen. Da habe ich mich aber ganz schön verspekuliert. Ich dachte ja eigentlich, die Wölfe, sie wären gerade so ein bisschen on the roll. Ja, und man hatte auch das Gefühl, dass sie auch zu Hause wirklich eine wirkliche Force, eine Macht darstellen. Mhm. Aber war nicht so, ne? Nee. Also ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, natürlich sah auch Benaglio beim Gegentor nicht wirklich gut aus. Sieht aber grundsätzlich nicht wirklich gut aus. Sieht grundsätzlich nicht so gut aus. Was ist das für eine Frisur? Ist das auflackiert? Ja, es gibt doch dieses Sprühhaar. Ja. Was man auch auf diesen Coriolis-Effekt da auf der Platte hinten machen kann. Vielleicht ist das dadurch angebracht. Nee, aber er sah natürlich beim Gegentor nicht gut aus. Weißt du, was das für eine Frisur ist? Es ist ein Fontanellen-Spoiler. Mein Fontanellen-Spoiler. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Kommt nie wieder. Nee, gar kein Problem. Das musst du aber direkt mal patentieren, dieses Wort. Ja. Sonst wird das, naja, ne, kennst das ja. Wieder als Lied verwendet, das weiß ich ja. Nee, aber man hat halt auch im ganzen Spiel nicht das Gefühl, dass Wolfsburg wirklich in der Verfassung ist, in der sie sich in den letzten Wochen präsentiert hatten. Ob da das Fehlen von Diego eine Rolle spielt, mag ich zu bezweifeln. Aber vergiss mir nicht, Virinha. Ja. Aber Diego ist natürlich als Impulsgeber sehr wichtig für diese Mannschaft und das hat halt nicht stattgefunden. Okay. Er ist gerade schon wieder Mandarine. Ich bin ja auch wirklich unverschämt. Ein dummes Schwein bin ich. Mandarine. Ich habe mit, was Mandarinen angeht, da muss man ja auch mal anders drauf reagieren. Ich habe, was Mandarinen angeht, einen ganz tollen Tipp mir sagen lassen. Kurz in den Ofen? Nee, sondern dass du diese Mandarinenschalen nimmst und die in den Lüfter steckst im Auto und dann riecht das ganze Auto nach Mandarine. Aber wenn du zum Beispiel Zitronensaft verwenden willst, ne? Mhm. Wenn du jetzt, sagen wir mal, was mit Zitronensaft machst, dann musst du die kurz, ganz, ganz kurz bei 100 Grad nur in den Ofen legen und dann platzen diese ganzen Saftkammern. Mhm. Wenn du sie dann anschneidest, dann läuft schon der ganze Saft und du kannst die komplette Flüssigkeit verwenden. Das ist ein kleiner Insider-Tipp, habe ich mal bei Tim Melzer gehört. Wow. Ja, die Wolfsburger, da war ich wirklich überrascht, dass sie sich daheim, vor allen Dingen vor 14 Zuschauer, glaube ich, passen maximal rein, war aber nicht ganz ausverkauft. Nur die VIP-Lounge war ausverkauft. Ja, natürlich. Die VIP-Lounge. Haben sich wirklich schwer getan. Der HSV kann, glaube ich, damit leben. Mit einem 1-1. Ja, ich bin aber trotzdem nicht der Meinung, dass der HSV damit leben kann. Denn der HSV wird immer so ins ruhige Fahrwasser gesteckt. Aber ich finde, da ist er noch lange nicht angekommen. Naja, aber der VfL Wolfsburg, wo steht der gerade? Der stand, glaube ich, vor dem Spieltag auf 5, ne? Ja. Und die waren schon der Favorit. Und ich glaube, im Endeffekt kann man damit leben, Butcher. Das sei doch nicht so hart mit den Hamburgern. Ja, doch, doch, doch, doch, doch. Ne, der HSV mit 11. und mit 16 Punkten. Und meiner, ja, klar ist er weit weg von den Abstiegsplätzen jetzt, aber trotzdem ist das nicht der Anspruch vom HSV, glaube ich, in dieser Tabelle rumzudümpeln. Aber wo kommen die denn her? Aus dem Tal der Tränen. Hm. Der FC... Ja, naja, naja. Also komm. Tal der Tränen. Naja, doch. Der FC Bayern München heim gegen den BTSV Eintracht Braunschweig. Und ich muss jetzt mal was sagen. Der Thorsten Lieberknecht, der imponiert mir ein bisschen. Oh. Der hat ja gesagt, was war das so, vor 3, 4 Spieltagen, ich stelle mein Amt zur Verfügung. Ne? Es läuft ja tatsächlich nicht so gut, kann man dann auch schlussendlich sagen. War aber auch nicht zu erwarten, dass es besser läuft. Und hat er gesagt, hier kommt Leute, schießt mich ruhig ab. Denn ich tue eigentlich schon das, was ich kann. Mehr geht nicht. Und ich fand auch die letzten Interviews alle mit ihm sehr, sehr... Ja, es hatte Hand und Fuß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts mehr gegen den Lieberknecht. Er gefällt mir ganz gut in seiner Rolle des Underdogs. Und er versucht ja, was er kann. Und er macht auch wirklich ehrliche Interviews. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ist aber auch ein Stück weit Anbieter, ne? Anbieter meinerseits. Nee, seinerseits. Also ich mache ja alles, ich tue ja alles. Ja, das stimmt. Ne, das sind aber auch immer so leidende Pussys, die mir auch nach einer Zeit irgendwie auf den Sack gehen, also, sage ich dir mal ganz ehrlich. Ja, wirklich, also hast du dich heute mit der Drahtbürste gekämmt? Messerscharf analysiert. Ne? ja, die Bayern haben 2-0 gewonnen. Es war, glaube ich, nicht unbedingt Vollgas, was die Bayern gespielt haben. Man ja, aber es ist ein 2-0 und fertig, ne? Es war ein 2-0 und fertig. Robben 2 Tore. Thiago und Götze haben wirklich gut gespielt. Sammer hat ja gesagt, Thiago, da muss man aufpassen. Der war lange verletzt, 3 Monate lang verletzt. Und jetzt ihn gleich von Anfang an zu bringen, nach irgendwie so kurzer Rehab-Time, das ist nicht gut. Der könnte sich schnell wieder verletzen und da hat er auch völlig recht. Aber es sind so viele Spieler gerade bei den Bayern verletzt. Lahm, Gott sei Dank, ist wieder im Lauftraining. Shaqiri kommt auch immer mehr in Schuss. Da müssen wir mal gucken, dass sich da diese Verletzten-Misere, die natürlich bei den Bayern besser aufgefangen werden kann als bei den Dortmundern, aber irgendwann kann man es halt nicht mehr auffangen. Ne? Also nee, es wird auch irgendwann schwer. Natürlich musst du auch im laufenden Wettbewerb, in Wettbewerben wie der Champions League, irgendwann auch wirklich eine eingespielte Mannschaft haben. Das ist schwer bei vielen Verletzungen und stellt auch dann irgendwann den FCB vor Schwierigkeiten. Aber ich glaube, im Moment geht's noch. Also sie könnten sehr viel schlechter aufgestellt sein. Ja, da hast du natürlich wie immer recht. 2-0 war ungefährdet, obwohl die Braunschweiger schon die ein oder andere Chance hatten. Ne? Der ein oder andere abgefälschte Ball, der an die Latte ging. Manu hat da das eine Mal richtig gut antizipiert. Er war auf dem Weg in die falsche Ecke und hat dann nochmal kehrt gemacht. Das hat er gut gemacht. Ansonsten, keiner ist wirklich überragend rausgestochen, bis auf Arjen Robben, der ja im Moment wirklich von den Bayern-Fans ultimativ verehrt wird. Da kann man jetzt nochmal einwerfen. Er ja auch einer der Kandidaten, die unbedingt verlängern sollen. Mhm. Pep Guardiola. Wie lange verlängert ein Robben, wenn er verlängert? Wie lange er verlängert? Mhm. Das bis Schicht ist, oder? Er ist jetzt 30 oder nee, 29. Ich glaube, Ribéry ist jetzt 30. Ne? Er ist 29. Ich hab das Gefühl, Robben ist aber schon ewig 29. Das ist wie so eine Tussi, die dann 29 ist. Und das auch über Jahre. Ja, okay. Dann müssen wir vielleicht nochmal einen Berater haben. Ist ja auch ein Stück weit eine Diva, ne? Von daher. Es ist eine Diva. Es ist eine Diva, wo ich ganz klar verstehen kann, dass man den ein bisschen argwöhnisch beäugt, aufgrund seines, ja, so wie er sich gibt und so, aber ich bin ganz zufrieden, dass er in meiner Mannschaft spielt, das muss ich dann im Endeffekt sagen. Wollte ich gerade sagen, ja, das ist immer ein Vorteil für jemanden, wenn er zeigen will, dass er was drauf hat, dann muss, das zeigt er ja auch jetzt in den letzten Monaten sehr impulsant und dann darf man auch mal die Cojones zeigen in dem Fall, finde ich schon richtig. Robben soll verlängern, Pep will, dass er verlängert und ich glaube, da geht es jetzt nur noch um die Scheine. David Alaba hat heute verlängert bis 2018. Das ist sehr geil, weil, wie ich im Vorgespräch zu dir schon mal gesagt habe, da wird es relativ schwer, dann Ersatz zu finden. Mhm. Da geht es dann wirklich tief ins Geld und da wird es dann auch schon absurd. So viel Geld müsste man zahlen und Ja, das ist großartig, dass man den halten konnte bis 2018. Fantastisch. Ich glaube auch, dass Arjen Robben verlängern wird. Ich glaube, es war Rummenigge, der mal gesagt hat, dass er sich gut vorstellen könnte, dass Arjen Robben auch nach seiner Karriere beim FC Bayern München Angestellter bleibt. Weil er ist so ein positiv Verrückter, ne? Und ja, und wo stellt man denn Arjen Robben an? Als, weiß nicht, dass man ihn irgendwie als in irgendeinem Bereich aufbaut. Als Jugendtrainer oder als in der Trainerposition oder in der Außendarstellung oder sowas. Weil das ist bei solchen Menschen immer schwierig, finde ich. Wenn ja, ich denke mal schon im Trainerbereich, oder? Dass man den erstmal da irgendwie. Ja, weißt du, was ich meine? Ich meine damit so Situationen wie Mehmet Scholl, die sich zum Beispiel auch sehr gut rausstilisieren, wenn sie irgendwie Fernseharbeit machen oder sowas. Dann ist das immer schwer, jemanden so auch in dann im Verein zu verankern. Ja. Dann ist das für mich immer sehr schwierig. Und Mehmet Scholl? Hab ich nie als großen Trainer irgendwie, auch in seiner aktiven Karriere nicht so gesehen, weil er ist nicht so der große Mann gewesen. Er war immer ein begnadeter Fußballer, aber Persönlichkeit hatte er nie so. Das hat aber Arjen Robben. Findest du nicht? Ja, ich würde aber auch Mehmet Scholl jetzt nicht als die ganz schlimme Persönlichkeit darstellen. Nee, ach Quatsch, überhaupt nicht. Nur ich glaube, er hat nicht so die Haare auf den Zehen, wie man ich brauchen könnte. Okay. Ja, möglich, klar, natürlich. Bayern 04 Leverkusen gegen den Club und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wird es langsam ernst. Es wird ernst. Ja, und das Schlimme ist, man hat es abends bei Samstag Live auch gesehen, die Statistik von Verbeek ist noch schlechter als die seines Vorgängers. Das ist schon krass. Tatsächlich? Mhm. Um Gottes Willen. Haben noch kein Spiel gewonnen, glaube ich, ne? Wir haben noch kein Spiel gewonnen und ich glaube, Wiesinger hatte 0,8 Punkte pro Spiel. Verbeek hat jetzt nur irgendwie 0,7 und in allen Statistiken, auch beim Ballbesitz und so weiter, schlechter. Und ja, krasse Sache. Das ist heftig, ja. Bei Spox gab es heute ein Voting, ob der Club absteigt. Mhm. 64% haben ja gesagt. Und die anderen Prozent haben gefragt, ja, welcher Club denn? Ja. Komm, der war nicht so schlecht bei aus der Hüfte raus. Ja, ja gut. Na gut. Bleib eine Zigarette an. ja, ich glaube, ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen und Leverkusen war von A bis Z eigentlich überlegen, oder? Also. Ja, ich meine, im Moment ist es ja auch so, dass der Club ein willkommener Gegner für eine offensivstarke Mannschaft wie Leverkusen auch ist. Man hat aber auch nichts anderes erwartet, meiner Meinung nach. Denn wenn Leverkusen weiter in diesem Club da oben mitspielen will, und das tun sie ja sehr impulsant eigentlich auch im Moment, dann. Wenn sie nicht gegen United spielen. Wenn sie nicht gegen United spielen, aber dann zeigen sie hier auf jeden Fall ihre Klasse. Ich glaube, Kiyotake hatte gute Aktionen am Anfang, aber der Ball wollte nicht so richtig reingehen. Aber schlussendlich, ich glaube, Leverkusen da verdient gewonnen und um den Club muss man sich wirklich Gedanken machen. Ich glaube, da könnte es zum Ende der Hinrunde schon sehr, sehr schwarz aussehen. Aber dann trotzdem, meiner Meinung nach, hat man auch in den letzten Jahren gesehen, dass Clubs, die in der Hinrunde sehr, sehr, sehr schlecht dastanden, auch in der Rückrunde nochmal so eine Resurrection erleben. Ja, wie Augsburg, ne, letztes Jahr. Augsburg oder Hoffenheim oder Gladbach auch vor 3 Jahren. Mhm. Da ist das schon noch möglich, aber sie müssen natürlich jetzt weiterhin wenigstens ein paar Punkte sammeln und mal gewinnen, allein für das Selbstwertgefühl dieser Mannschaft. Ich meine, wie ist das, wenn man Profifußballer ist und noch nicht gewonnen hat? Die einzige Mannschaft in den europäischen Top-Ligen, die noch nicht gewonnen hat. Also das ist, weiß nicht, ob man sich damit jetzt schmücken kann, dass man da irgendwie so einen Rekord hat, also das ist schon heftig. Das tut schon weh und das tut besonders den Fans, muss das ja unendlich wehtun, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Man könnte noch nicht einmal einen Sieg feiern. Also das ist heftig und gehen trotzdem treu ins Stadion und so. Ja, ne? Ja. Das ist wirklich heftig. Aber später habe ich noch so einen kleinen Themenkomplex, sagt man ja im Neudeutschen. Komplex? Ja, ein Komplex, ein Themenkomplex zu den letzten 4 Mannschaften in der Liga. Hey, ja, ja, ja. Hoffenheim gegen Werder Bremen, das Elfmeterfest. Naja, das Torefest in erster Linie, ne? Ja, natürlich, das Torefest, absolut. Aber was war da los? Der Mielitz wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Ja. Degradierung? Rasierung. Da steht kein Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Das war richtig krass. Kann man das machen? Dutt hat gesagt, ich nehme ihn erstmal aus der Schusslinie bis Weihnachten. Ja, gut, aber er hat auch 3 Tage vorher gesagt, er ist seine klare Nummer 1. Also da sieht man doch, dass bei Werder Bremen anscheinend selbst der eigene Trainer nicht weiß, was er 3 Tage später dann sagt und macht. Geht nicht. so auf die Art und Weise nicht. Ich kann mich das letzte Mal, ich kann mich erinnern, als der Torwartwechsel in Gladbach stattfand zu Ter Stegen vom Bayi, das war genauso eine Degradierung und dann war klar, dass Sense und das Ende ist im Schacht für den Torwart und das ist auch jetzt der Fall. Aber anscheinend ist bei Hoffenheim echt die Torwartposition eine sehr, sehr schwierige. Ja, was also, war da los, ne? Als Aaron Hunt den Ball an der Grundlinie in die Mitte gespielt hat, durch die Beine von Kuhn Castells. Also da sah der Keeper echt, echt schlimm aus. Haben die meisten. Ja gut, aber sowas passiert, also es ist doch Fußball. Also da kann man meiner Meinung nach, ich finde dieses Rumhacken auf den Torhütern echt ein bisschen krass im Moment. Also der kriegt ein voll durch die Beine. Also. Ja, passiert. Aus 2 Metern. Mh. Dann haben wir wenigstens eine Nominierung fürs Kacktor beim Zeigler, ist doch super. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Der übrigens seit der letzten Ausgabe, gestrigen Ausgabe, zum ersten Mal jetzt bei YouTube auch seine ganzen Videos reinstellt. Oh, guck an. Die Mainzer gegen Dortmund, Klopps alte Liebe. Mhm. Was für ein Freistoß von Pierre-Emerick Aubameyang, oder? Heißes Ding, oder? Hat er auch angezeigt, dass das ein richtig heißes Ding war. Der hat genau gepasst. Ja. Besser kannst du nicht schießen. Absolut. Besser kannst du ihn von da nicht schießen. Die Schusstechnik hat mich stark an die von Marco Reus erinnert. Ja. Habe ich später erfahren, dass die beiden nach dem Training wohl noch beide Freistöße bolzen. Hat man gemerkt. Ja. Finde ich gut. Ja, klasse. Ne? Habe ich also nicht gedacht. Ich dachte, er kann nur Rennen und Tore schießen, aber er kann auch Technik. Er kann auch Technik. Wobei er kann aber nicht in den Spiegel gucken und sich eine vernünftige Frisur machen. Das geht noch nicht. Das stimmt natürlich. Wobei, man hat schon seine herausragende Technik, glaube ich, bei dem Tor gesehen gegen Neapel, wo er da mit einem Affenzahn angerannt kommt und gerade den Ball noch so über einen Keeper chippt, das war schon Weltklasse. Also da entwickelt sich noch eine richtig, richtig starke Bundesliga-Persönlichkeit in diesem Jungen, glaube ich. Ja, ein guter. Wird ein richtig guter. Und den können sie vor allen Dingen auch halten, denke ich mal. Den können sie halten aus dem Grund, weil er jetzt natürlich auch völlig in seiner Blütezeit ist. Also der kommt ja jetzt richtig erst aus sich heraus. Und ich glaube, das kann er in Dortmund sehr, sehr gut. Wäre blöd, wenn er da irgendwo anders hingehen würde. Hat natürlich bisher wenig Spiele gehabt, wo er 90 Minuten kam ja immer rein. Immer so. Ja. Macht er auch gut, finde ich. Aber das macht er ja gut. So viele Verletzte, Marco Reus jetzt auch noch verletzt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Und das heißt, er wird wohl. Gegen wen spielt Dortmund im DFB-Pokal? Saarbrücken. Und da wird er, denke ich mal, von Anfang an spielen. Ich glaube, es ist auch ein relativ dankbarer Gegner. Aber so ein Aubameyang ist auch ein Spieler, wenn es nicht so läuft, ne? Wenn es ein bisschen lahmt, das Spiel, ja, dann bringst du den, der bringt immer Alarm und das ist schon irre. Boah, ja, es ist auch toll, so einem Jungen beim Fußballspielen zuzugucken. Also wenn der da antritt, da weiß man genau, jetzt ist Feuer, also jetzt geht's los. Und das stimmt. Solche Spieler sind natürlich das Salz in der Suppe in jeder Mannschaft. Ach, das hast du aber wirklich schön gesagt. Ne? Phrasen-Pocho ist im Battle-Mode. Ja. Hertha BSC gegen Augsburg, da habe ich keine Erinnerung. Ja gut, 0-0-Spiele erleben nie wirklich diese Erinnerungsschübe, die man dann so hat. Aber das Spiel hat auch nicht mehr zu bieten als dieses 0-0. Von daher, lass uns doch zum nächsten gehen. Ja. Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart übrigens. Wer es nicht weiß, die Mannschaft, die Ricky bei Xbox Live, bei FIFA, als seine Mannschaft, also man muss ja bei FIFA am Anfang mal seine Mannschaft auswählen. Danach wird auch ein bisschen so das Design des Menüs gestaltet und dann natürlich Stuttgart genommen. Ja, natürlich. Als Urostdeutscher, natürlich. Die Schalker sind so unberechenbar. Ich wusste nicht, was ich da tippe. Die Stuttgarter, ne, mit Ibisevic da vorne, die können eigentlich immer wehtun. Und Schalke, da denke ich mir immer, wenn die ganze Klasse abrufen können, jeder Spieler, dann können die jeden schlagen. Bis auf die oberen zwei. Und die oberen zwei meine ich nicht Bayern und Leverkusen, sondern da meine ich Bayern und Dortmund. Schalke ist so eine Wundertüte. Aber 3-0, der Wahnsinn. Jermaine Jones, das Spiel seines Lebens fast gemacht, wa? Ja, und auch eins seiner Tore seines Lebens. Also super, was hat der reingeschlagen, der Schuss? Also, geht ja um seinen Vertrag. Ja, und er hat ja auch in dieser Woche mal in einem Interview ein bisschen so gesagt, ja, er findet es nicht richtig, dass er nicht richtig gewertschätzt wird und so. Und das ist wieder so eine Situation. Wenn er das dann so zeigt, dann kann man das so schon rüberbringen. Dann ist das schon bewundernswert auf jeden Fall. Ja, hat er gut gemacht. Sehr sympathisches Interview danach geführt. Schalker. Finde ich gut. Wir sind ja sowieso Schalke-Supporter. Ja, auch so wie Sky machen wir das auch, im Gegensatz zum ZDF. Das stimmt, die übertragen die Schalker nicht, die blauen Berserker, so heißen sie, glaube ich. Ja, so waren sie. Hannover 96 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Habe ich nur die zweite Halbzeit gesehen. Ein wunderschöner Freistoß von Sabol Schusti. Aber so viele Kontroversen in dem Spiel. Ich bin mir sicher, dass das von Sakai, dieses Foul da, 16er Band von 96, das hat er dankend angenommen, da der Stürmer. Wer war denn das? Ja gut, wenn du merkst, dass dir jemand am Trikot zieht im 16-Meter-Raum, wärst du als Offensivspieler echt dumm, dann weiterzuspielen eigentlich. Absolut, ja, aber das war schon... Ich habe dazu noch später einen O-Ton bei meinem Flop des Tages von Pirmin Spegler und also das ist wirklich... Also, aber... Ich wusste auch nicht, was ich da tippen soll. Die Frankfurter, eine Euroleague-Tabellenführer in der Bundesliga, seit 7 Spielen nicht gewonnen. Hannover 96 im absoluten Negativtrend. Man hat in den Hannover Zeitungen immer wieder gelesen, dass sie wohl außergewöhnlich gut trainiert haben sollen und dass Slomka wohl wirklich sehr zufrieden gewesen sein soll und dass sich was getan hat. Das scheint es jetzt auch. Marcello hat wirklich einen guten Job gemacht in der Innenverteidigung. Edgar Pripp hat gut gespielt. 50 Cent hat mal wieder ein Tor geschossen. In der Club. Ja, der hat wieder die Fuffis durch den Club geworfen und das war wirklich gut. Sakai gut gespielt, das sah wirklich solide aus. Man muss aber auch sagen, dass der Gegner nicht schlecht war, aber auch jetzt nicht wirklich so unbedingt. Ja, hast vergessen, die Tore zu schießen, darum geht es ja im Fußball eigentlich. Das ist richtig, ja. Gab viele Aufreger bei dem Spiel und da möchte ich auch später nochmal zukommen. Ja, ich auch, ja. Oh. BMG gegen den Club, der unter der Woche ja siegreich war, ne? Ja, in der Euroleague hat er gewonnen, richtig, ja. Finde ich gut. Auch in den letzten Wochen auswärts sehr stark gewesen, der SC Freiburg. 3 Auswärtssiege sozusagen in Folge geleistet. Finde ich gut, die Freiburger, die sind trotz, so gefühlt würde ich sagen, die gehen sang- und klanglos unter in der Euroleague, aber die haben 6 Punkte und sind damit Zweiter und haben alles in der Hand, weiterzukommen. So. Ja. Finde ich gut, ey. Warum nicht? Auf welchem Platz sind die? Kommen die in unsere letzten 4? Ja, natürlich kommen die in die letzten 4. Ja, ja. Dein Club, Borussia Mönchengladbach, ich weiß nicht, ob wir da gleich einen Themenkomplex verknüpfen wollen. Lass uns erstmal dieses Spiel abschließen. Du hast es mit Sicherheit vorwärts und rückwärts gesehen, das Spiel. Ich habe es nur vorwärts gesehen, aber es hat ja auch gereicht. Es wirkte ein wenig gequält am Anfang, muss ich sagen. Ja. Die Gladbacher schienen einfach nicht auch gegen eine gut verteidigende Mannschaft durchzukommen. Aber das muss man dann auch sagen, besonders letztes Jahr hätte Gladbach so ein Spiel nicht gewonnen. Und das zeigen sie dann durch eine richtig gute Kombination, die der Raphael dann wirklich stark abschließt. Und meiner Meinung nach muss man einfach sagen, solche Spiele musst du auch gewinnen. Und sagen wir, wie es ist, 7 Heimspiele, 7 Siege, das gab es noch nie für die Borussia. Ja, haben nicht mal die 70er Jahre vorhin geschafft. Nein, haben nicht mal die geschafft. Irre. Krasse Sache. Ne? Irre. Und weiterhin auch noch der 5. Sieg so in Folge. Und sagen wir es mal so, 28 Punkte nach 14 Spieltagen. Das kann sich schon sehen lassen. Und das letzte Mal, dass sie so erfolgreich waren, war wahrscheinlich 95. Und da sind sie am Ende auch Vierter geworden und haben den Pokal geholt. Das können sie nicht mehr schaffen, aber wenn sie natürlich in dieser Region Vierter, Fünfter bleiben und. Ja, war das Darmstadt, ne? Ja, finde ich auch projekt in Darmstadt, ja. Mhm. Schade, das ja. Ja, aber wenn sie in diesem Bereich bleiben und es sieht ja auch gut aus, der Abstand auf Platz 7 sind ja mittlerweile 9 Punkte und das kann sich schon sehen lassen, finde ich. Das ist gut. Finde ich auch. Überragend, so eine Konstanz da reinzubringen. Vor allen Dingen habe ich bei Sky 90 eine schöne Diskussion über Borussia Mönchengladbach gehört. Da hat der eine vor allen Dingen, ne? Der eine mit dem anderen, ja. Ich glaube, Kai Dittmann war es. Good old Kai Dittmann. Hat gesagt, dass die Anfangszeit von Lucien Favre ja völlig andersrum im Prinzip war, die Spielweise, als sie jetzt ist. Also er kam zu Gladbach und hat gesagt, okay, das habe ich. Das kann ich damit erreichen. Er hat relativ defensiv gespielt, ne? Und hat da halt einen Stürmertank immer vorne gehabt. Oder irre ich mich da? Nee, ist schon richtig. Ja. Und dann hat er sich gedacht, oh, okay, wir haben uns hier gefangen, Liga gehalten. Und jetzt gucke ich mal, was ich umbauen kann mit meinen limitierten Mitteln. Das ging immer peu à peu voran, sodass er jetzt wirklich diesen attraktiven Umschaltfußball spielen kann mit diesen schnellen Stürmern. Natürlich mit wahrscheinlich dem weltbesten Spieler aller Zeiten, der Raphael. Ich verstehe auch gar nicht, warum der nicht in der Weltfußballer, Ballon d'Or-Geschichte drin ist. Ja, das stimmt schon. Ist schon wirklich eine Sache. Nein, aber man muss ja auch, richtig imponiert hat mir in dem Spiel dieser Lattenschuss von Patrick Herrmann. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Dieser Bicycle-Kick, ja. Genau, ja. Lief ja heute auch bei Sky. Danach lief ja auch das Team von Seamus, als er den Schuss gemacht hat. Ja, richtig. Daher kam mir das Lied bekannt vor. Ja, aber ich habe, wo habe ich das gelesen? Das habe ich heute. Haben ja auch eine ähnliche Körperstatur, Patrick Herrmann und Seamus. Bartwuchs ist auch gleich. Ja. Oh, hast du ihn mal gesehen? Der hat keinen Bart mehr, der Seamus. Nee, habe ich nicht gesehen. Ehrlich nicht? Nee. Ist er well shaved? Er ist well shaved. Wo habe ich das gelesen? Bei elffreunde.de oder bei goal.com? Irgendwie bei diesen Seiten habe ich heute gelesen, dass so ein englischer Club, weiß nicht mehr, welcher Club das war, möchte auf jeden Fall Lucien Favre haben. Okay. Und in Frankreich ist man wohl auch relativ interessiert, Favre zu holen. Der OSC möchte wohl so relativ interessiert. Also auf jeden Fall scheint, werden auf jeden Fall nicht so viele Spieler gehandelt, was ich immer so lese. So, oh, der und der Spieler, der könnte da und da im Gespräch sein oder ist da und da im Gespräch. Das ist meines Erachtens nicht ganz so der Fall, außer natürlich dieses Ter Stegen-Ding, wobei ich mir sicher bin, wenn es einer wird, dann wird es Pepe Reina. Mhm. Aber ich glaube, dass es um Lucien Favre eng wird, sollte diese Saison so weitergespielt werden. Dann denkst du, würden größere Aufgaben auf ihn warten und die würde er auch annehmen, deiner Meinung nach, ja? Ich kann ihn nicht einschätzen, also das ist das, was ich lese, dass dann ein größerer Club kommt, der ihm erstens mal mehr Kohle bietet, wobei ich glaube, das weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Grund wäre, aber ich denke mal, in England oder auch ein Top-Club in Frankreich, die würden ihm dann einfach mehr Mittel zur Verfügung stellen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, klar, also mehr Spielermaterial auch zur Verfügung. Genau, mehr, so klar. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie er in Gladbach arbeiten kann, ist genau die richtige für Lucien Favre. In Ruhe gelassen zu werden und so. Mhm. Das gefällt ihm, glaube ich, schon ganz gut. Also, ich weiß nicht. Also, das Gute finde ich im Moment, dass das da überhaupt keine hohen Ansprüche gestellt werden, dass da nicht irgendwelcher Höhenflug jetzt in Gladbach stattfindet. Da wird immer noch diese Phrase vom Spiel zu Spiel denken und so weiter gebracht. Gefällt mir gut im Moment. Und halt auch die wirklich starke defensive Arbeit von Gladbach, muss man ja auch mal sagen. 16 Gegentore ist jetzt auch nicht die Welt. Nee, können wir ja mal das Torverhältnis mal ein bisschen abgleichen mit den. Da habt ihr plus 3. Nee, Quatsch, plus 15 habt ihr. Plus 15, ja. Ja. Da seid ihr auf einem Level mit Leverkusen, die haben plus 17, Dortmund plus 20, Bayern plus 25. Ich weiß gar nicht, ob man sich mit den dreien jetzt unbedingt messen sollte. Ich glaube, da, wenn das Umfeld bei euch jetzt schon so denkt, dass ihr euch mit den oberen dreien messt, das geht, glaube ich, nicht. Nee, aber das sagt ja keiner. Ich habe ja eben auch klar rausgestellt, dass halt der Abstand auf Platz 7 9 Punkte beträgt und das auch mit 12 Toren in der Differenz einen großen Unterschied hat. Ich denke auch. Also realistisch wäre es, dass ihr in die Euroleague kommt. Platz 4 ist, momentan muss man um Platz 4 reden. Ich glaube, da können wir auch gleich zu meinem mir da niedergeschriebenen Themenkomplex kommen, der da heißt, ist Borussia Mönchengladbach reif für die Champions League Quali? Und Max Kruse, Lachfigur oder Vollidiot? Das sind so meine beiden Themen, die ich noch hier zu Borussia Mönchengladbach stehen habe. Aber ich glaube, das ist schon so ganz gut. Ihr solltet mal lieber nicht so viel rumbölken irgendwie. Was könnte gehen? Da, wo ihr jetzt seid, das ist genau richtig. Das ist goldrichtig. Wenn es die Quali wird, nehmt ihr die mit. Aber Euroleague, möchte nicht sagen, das ist euer Anspruch jetzt, so wie ihr spielt. Aber da könnte man schon hinschieben. Es ist ein vernünftiges Ziel in der Entwicklung einer Mannschaft. Denn es ist ja auch nicht so, ein Auto beschleunigt ja auch nicht augenblicklich von 0 auf 100. Ja, wem sagst du das? Paul Walker weiß es am besten. Aber pass mal auf, die Wolfsburger, die werden, da bin ich mir sicher, in der Winterpause vielleicht nochmal das Volkswagen-Konto ein bisschen anbrechen. Da kann ich mir vorstellen, dass da vor allen Dingen im Sturm vielleicht noch was passiert. Also Wolfsburg, bin ich mir sicher, die werden im Winter noch investieren. Schalke, lass da mal wieder alle fit werden. Den Hunter, lass da mal Verfahren endlich in Schuss kommen. Draxler aus seiner Krise kommen. Dann werden die auch stark. Da müsst ihr dann nach hinten gucken. Die werden dann auf jeden Fall auf Augenhöhe sein. Definitiv. Martin Stranzl hat in einem Interview im Laufe des gestrigen Tages gesagt, dass das nächste Heimspiel gegen Schalke auch irgendwo eine Art 6-Punkte-Spiel ist. Und da hat er schon recht mit. Also denkt ihr schon um Platz 4? Naja, man kann es auf jeden Fall mal andeuten, denn wenn du gegen Schalke dann gewinnst, hast du halt 6 Punkte Vorsprung auf, ne? Auf Schalke, definitiv. Auf 7 richtig gesehen. Aber das, ja. Na, man muss nicht damit denken, aber man vergrößert ja auch mit jedem Sieg den Abstand zu Platz 7. Ne? Das stimmt. Ich glaube auch, also eure League, das ist euer definitiv realistisches Ziel. Und ich glaube auch, es wäre das bessere Ziel für euch. Denn ich glaube schon, Leverkusen, Gladbach könnte in der Euroleague könnte was reißen. Wenn ihr euch zum Beispiel Patrick Wasserzieher hat bei Sky auch gesagt, dass er Gladbach als stabiler ansieht als Schalke. Ja, momentan ist das definitiv der Fall. So, und wenn du das dann in Assoziation setzt, ist es auch irgendwie so, dass du dann natürlich um Platz 4 auch spielen musst. Wenn alles ist stabiler als Schalke. Die spielen ja mal hier himmelhoch jauchzend, 3-0 gegen Stuttgart und dann spielen sie wieder quasi Modo-Kick. Also stabil ist Schalke bei allem Male nicht. Nur Potenzial hat Schalke leider mehr noch als Borussia Mönchengladbach. Leider auch Wolfsburg. Ich bin mir sicher, die werden im Winter, wird Wolfsburg noch aufrüsten. Da bin ich mir sicher. Und das wird eng. Ich glaube auch fast mehr, dass Wolfsburg eher Vierter wird als Schalke. Das ist schon, ich glaube auch für die Zukunft wäre es besser, wenn ihr Euroleague spielt. Es wäre auch nicht schön, wenn ihr Champions League Quali spielt und da dann rausfliegen würdet, weil da kann es immer mal einen Brocken geben. Ja klar, haben wir ja die gegen Kiew gesehen. Oder? Ja genau, zum Beispiel. Natürlich, Champions League Quali kann man immer mal schaffen und dann bei euch in der Champagner Arena die großen Clubs sehen. Das ist schon geil, das wünscht man jedem Fan. Aber auf lange Sicht würde ich sagen, kommt schön hier irgendwie unter die Top 7 irgendwie ins Ziel, spielt schön Euroleague und akklimatisiert euch in Europa. So. Das sieht schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Ja. Gibt es denn irgendwelche Transfergerüchte für den Winter? Nee, eigentlich ist. Dass der Jong weg soll, also das finde ich ja wirklich. Schwierig. Jong soll, da gibt es mehrere Interessenten angeblich, Ajax ganz vorne dabei, wo auch sein Bruder spielt, aber was Transfers hin zu Borussia angeht, da hat auch wirklich sowohl von der Geschäftsführung als auch andere Personalien der Borussia ganz klar eigentlich bisher gesagt, da ist kein Handlungsbedarf da und irgendwie haben sie auch recht. Haben sie auch recht, ja, absolut. Bei den Bayern ist auch, da wird nichts passieren, bin ich mir sicher. Bei den Gladbachern, bei Hannover würde ich es mir wünschen, dass da noch irgendwie ein Stürmer kommt. Cool. Vielleicht De Jong? Nein. Nee. Ja, gut, Hannover hat auch schon gute Erfahrungen mit einem Michael Forsell zum Beispiel gemacht. Ja, ein halbes Jahr oder so. Ja gut, für länger ist er auch nicht gut, hat er auch in Gladbach nur gemacht. Ach so, okay, ja. Vielleicht kann man den ja irgendwie so Part-Time-mäßig so. Ach so, du meinst so ein The Rock aus Hannover, ja? Ja, das wäre gut. Ich glaube, der Weg von Gladbach, der ist schon gut. Das ist schon gut. Champions League Quali momentan 28 Punkte. 4 Punkte Vorsprung schon vor Schalke 04. Ja. Und 5 vor Wolfsburg. Das sieht doch gut aus. Ja, definitiv, ganz klar. Das sieht gut aus. Hast du Sky 90 gesehen? Teilweise, nicht die ganze Zeit. Da hatte ich einen absoluten Gänsehautmoment. Oh. Aber nicht positiverweise, sondern negativerweise. Ich habe es ja gelesen, was du dazu gesagt hast. Ich bekomme ja bei Fremdschämenfaktoren auch oft Gänsehaut, weil ich so schäme. Mhm. Und da gab es ein Gespräch zwischen Corny Littmannen, den Messias. Heißt er nicht Littmann? Littmann. Mhm. Littmann. Aus St. Pauli und Max Kruse. Das Interview oder das Gespräch zwischen den beiden, also das ging irgendwie darum, dass Littmann gesagt hat, komm doch mal wieder nach Pauli, da kannst du mal richtig schön feiern gehen. Ja, in Gladbach ist auch ganz schön. Und dann sagt er, du kannst ihn halt nicht ab, ist ja in Ordnung, aber er spielt doch einen tollen Ball im Moment, hör mal. Weiß ich nicht. Ich fand in der Nationalmannschaft habe ich ihn alleine noch. Ja, wenn er jetzt mal 2 Spiele in der Nationalmannschaft nicht so gut gespielt hat. Ja, also jetzt warte. Ja, also unsere Facebook-Gemeinschaft findet ihn auch schwierig, sage ich mal. Ich bin aber Gladbach-Fan, verdammt, und der spielt bei meiner Mannschaft recht gut im Moment. Was soll ich denn sagen? Meine Facebook-Gemeinschaft sagt, der ist scheiße, finde ich ihn auch scheiße. Pff, für den Arsch. Das bist du ja wirklich. Also ich bin da objektiver. Ja, du bist ja grundsätzlich, wenn man einen Duden unter Objektivität nachschlägt, ne, kommt mal ein Bild von dir dabei raus. Ja. Und dann hat der Littmann gesagt, hier, du hast doch so einen heißen Flitzer. Da kannst du doch mal mit nach Hamburg fahren. Ja, hat er sich irgendwie da rausgewurschtelt. Und dann hat der Wasserzieher gesagt, ja, sie können sich ja mal irgendwo anders austauschen, so, ne? Auf Facebook oder so. Und dann sagt der Littmann, ja, ich bin ja Freund vom Max Kruse. Ja, ich habe auch eine Fanseite. Da könnt ihr mich alle liken. Sagt er so. Und dann denke ich mir, Alter, das macht er noch Werbung für seine Fanseite. Und peinlicher kann es nicht werden. Und da habe ich mir gedacht, lass den Jungen nur Fußball spielen. Der soll aufs Grün laufen, soll rennen, soll Tore schießen, soll Pässe verteilen, aber dann auch wieder schnell einfangen. Weil der zerstört sich alles, wenn der weiter Interviews gibt. Das ist so schlimm. Das hat für Lukas Podolski auch nicht daran gehindert, immer weiter Interviews zu geben. Ja, aber das sieht ja wenigstens vernünftig aus. Was sieht der? Was denn? Warum sieht denn Lukas Podolski vernünftiger aus als Max Kruse? Max Kruse sieht aus wie ein Minecraft-Männchen. Ja, das hast du ja jetzt schon mal erwähnt. Aber sieht aus wie ein vernünftiger Junge aus. Also wenn du von Kindverformungen ausgehst, dann hätte auch Michael Schumacher nie die erfolgreiche Karriere hinlegen können. Also jetzt drehst du mir die Worte. Nee. Also ich bin nur der Meinung, lass den nicht mehr reden, lass ihn einfach nur Fußball spielen. Naja gut, das kann man bei so vielen sagen. Das ist wahr, aber es gibt keinen, der, bei dem mir das so auffällt wie bei dem im Moment. Na gut. Ich habe mir noch mehr notiert, aber ich merke schon das Thema, dass es tangiert ist. Ja, das führt zu Reibung. So, dann lass uns mal zu einem Thema kommen, was ich im Moment wirklich sehr, sehr schwierig finde, denn gerade in der Partie Hannover 96 gegen Frankfurt gab es wieder ein Interview nach dem Spiel mit der Jessica Kastrop, bei der beide, es waren nicht beide Trainer, es war einmal Armin Fee und einmal Dirk Duffner. Ja, ich habe es auch gesehen, ja. Nicht ganz sauber über den Schiri gesprochen hat. Und da hat irgendwie Fee gesagt, ja, hier, da pfeift doch sowieso niemand was gegen uns, da muss erst jemand im Strafraum erschossen werden, so, ne? Und Duffner hat jetzt auch keine so positiven Vibes an dem Schiri gelassen. Ich weiß nicht, welcher es war. Aber war nicht ganz so schlimm. Lag einfach daran, dass 96 ausnahmsweise mal gewonnen hat. Ansonsten ist ja 96, haben sie auch schon zwei, drei Spiele gewonnen. Ansonsten ist ja 96 immer ganz weit da vorne, die Schuld dem Schiri zu geben. Aber das macht so dermaßen Schule im Moment von sämtlichen Offiziellen. Ich finde, da sollte man mal langsam den Riegel vorschieben. Also findest du nicht auch, dass das extremst viel im Moment ist, dass... Also mir ist jetzt persönlich nicht exorbitant aufgefallen, nee, dass die Leute extrem mehr über Schiris meckern. Ich glaube eher, dass die Leistung einfach oft hinterfragt wird und das immer wieder so eine Diskussion zu Profischiedsrichtern hingeben wird. Ja. Warum gibt es in Deutschland in der Bundesliga keine Profischiedsrichter? Gute Frage. Ne? Also die kriegen, ist ja nicht so, dass die nur 2,50 Euro kriegen für ein Spiel, die kriegen ja schon richtig Asche. Duffner hatten sogar noch gesagt, ausnahmsweise hatten wir einen guten Schiri. Also das geht ging die ganze Zeit. Letzte Woche ist mir das auch schon aufgefallen. Und muss ich mal drauf achten, kann ja natürlich sein. Muss man drauf achten. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie von der DFL irgendwie einen Riegel vorschiebt, dass man irgendwie immer sagt, lass doch die Schiri mal ein bisschen in Ruhe mit Geldstrafen irgendwie hantieren oder so. Aber man will natürlich auch seine Meinung kundtun. Aber ich finde das im Moment schon wirklich inflationär, wie die Schiris da bombardiert werden. Bin ich schon bedenklich. Ich werde auf jeden Fall mal drauf achten. Das ist auf jeden Fall schon bedenklich. Dann habe ich noch ein Thema aufgeschrieben. Das war auch bei Sky 90 wurde das ein bisschen diskutiert. Und zwar ging es darum, um die Identitätslosigkeit der Bundesliga. Und zwar um Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim. Aber ich glaube, da haben wir schon die letzten Ausgaben so viel immer mal wieder drüber geredet, ja, dass gerade diese drei Vereine relativ schwierig für den... Da sind sie auch irgendwo ein Stück weit, kopieren sie da natürlich unser Format, weil wir das schon eigentlich im Laufe der ganzen das letzten Monate diskutiert haben. Das ist natürlich wahr. Ja, aber ich glaube, da kann man nichts machen. Die drei Mannschaften müssen einfach erstmal 30, 40 Jahre in der Bundesliga spielen, um als richtige Clubs wahrgenommen zu werden. Aber genau diese drei Clubs finde ich persönlich relativ schwierig. Na klar sind sie das, irgendwo, ne? Wenn man halt Fan auch eines Traditionsvereins ist, dann ist das immer schwierig und solche Clubs werden ja auch immer mit einer Art Eifersucht geliebäugelt, ne? Also ist ja auch so, dass sie viel Geld in den Arsch geschoben bekommen, so durch Konzerne und so weiter. Allerdings muss man auch sagen, dass natürlich Vereine wie Bayer Leverkusen schon irgendwo eine Daseinsberechtigung haben, weil sie in den letzten Jahren halt auch den Erfolg gezeigt haben. Ja. Das heißt ja nicht automatisch, dass jemand, der viel Geld hat, immer Erfolg hat. Ja, das stimmt natürlich. Und Naja, ich glaube schon, dass sich das irgendwo entwickelt und dass das im Laufe der Zeit natürlich auch anders gesehen wird. Aber wir leben halt im Moment in der Situation, dass wir in den letzten Jahren halt andere Vereine in der Bundesliga gesehen haben und die halt besser finden. Aber es ist immer ein schwieriges Thema und ein hartes Eisen. Ich glaube trotzdem nicht, dass Hoffenheim oder Wolfsburg mehr als 2000 Fans zusammenkriegen, wenn man bei Wetten, dass eine Wette darüber abgeschlossen. Ja, europaweit aber. Ja, oder weltweit sogar. Also wenn man, selbst wenn man den indischen Subkontinent dazu nimmt. Übrigens, die Chinesen sind am 14. auf dem Mond. Ja. Hast du irgendwie denen was mitgegeben, dass sie da was da lassen sollen irgendwie? Ja, bei mir ist das ja grundsätzlich so. Wenn irgendein Shuttle oder so zum Mond fliegt, dann gebe ich immer ein paar Hautschuppen von mir mit. Mhm. Das mache ich aus dem Grund, weil ich hoffe, dass irgendwann das Klonen so weit gemacht ist, dass ich mich dann wirklich auf dem Mond lebend fortbewegen kann, ohne da irgendwelche Probleme zu haben. Dass ich sozusagen geklont werde, schon damit, dass ich ohne Atmosphäre existieren kann. Darum gebe ich da immer ein paar Hautschuppen. Also gehst du davon aus, dass auf dem Mond die Klontechnologie vorangeschritten wird? Ja, oder auf der dunklen Seite halt Nazis leben oder so. Man weiß es ja nicht, ne? Ja, das glaube ich eher, als dass auf dem Mond das Klonen schneller entwickelt wird als auf der Erde. Ja, aber das ist doch alles leichter. Das stimmt, auch die Denkweise ist einfach leichter. Alles leichter. Das ist einfach alles leichter. Jetzt komme ich zur bittersten Sektion dieses Podcasts, und zwar der Abstiegskampf. Die letzten vier Mannschaften, Eintracht, Braunschweig. Oh, es geht wieder einher. Es geht wieder um. Um geht es. 18. Eintracht Braunschweig mit 8 Punkten. 17. der Club mit 8 Punkten. Dann der SC Freiburg mit 11 Punkten und Eintracht Frankfurt auf der 15 auch mit 11 Punkten. Dann kommt auf 14 Hoffenheim mit 14 Punkten. Würde ich aber jetzt nicht so unbedingt als extremst abstiegsgefährdet einstufen. Aber Frankfurt muss ich da schon mit reinnehmen, eben weil sie lange, lange nicht gewonnen haben in der Bundesliga. Freiburg muss leider mit rein und natürlich die letzten beiden. Ne? Also das gehst du auch damit gleich, dass die letzten beiden fast schon gebucht sind? Ob die letzten beiden gebucht sind, würde ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, dass die letzten drei Plätze in dieser Konstellation wahrscheinlich so bleiben. Also gehst du davon aus, dass die Frankfurter schon noch die Kurve kriegen? Ja, davon gehe ich aus. Also erstens aus dem Grund, weil sie halt international wirklich eine gute Leistung bringen, sie aber nicht wahrscheinlich unendlich weit kommen werden, wenn es so weitergeht. Und irgendwann hört dann halt diese Doppelbelastung auf. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem der Frankfurter Eintracht im Moment. Also schiebt es schon ein bisschen das Formtief in der Bundesliga, diese Doppelbelastung, die Europabelastung. Ja. Und aber ich glaube halt, dass die drei anderen Vereine, die da unten stehen, die sind halt auch wirklich im Gegensatz zu allen anderen Vereinen, besonders halt auch Braunschweig, natürlich mit einer Offensive gesegnet, die so schlecht ist, dass sie ihresgleichen sucht. Man muss ja da einfach mal vergleichen. Braunschweig natürlich als letzter mit 8 geschossenen Toren, unfassbar schlecht. Ja. Aber gut, gehen wir dann die anderen Vereine. 13 geschossene Tore bei Nürnberg, 14 bei Freiburg. Dann gehst du einfach mal auf Platz 14. Das ist natürlich ein Extrembeispiel mit Hoffenheim. Die haben 32 geschossene Tore, die haben auch 34 gekriegt, klar. Ja. Aber das sind Welten, das sind Lichtjahre, kann man sagen, die da unterschieden werden. Und ich glaube nicht, dass in der Rückrunde es dann so von 0 auf 100 gestartet werden kann von Seiten dieser Vereine aus, auch weil sie nicht nachlegen können, was das Personal angeht. Und darum glaube ich, dass die da unten schon weiter rumdümpeln werden. Leider, auch im Fall vom SC Freiburg. Meinst du denn, Nürnberg wird nachlegen in der Winterpause? Ich glaube nicht, dass das finanziell so gut machbar ist beim 1. FC Nürnberg. Also woher soll das Geld kommen? Frage ich mich da einfach. Haben sie nicht den einen oder anderen verkauft? Haben sie das? Den an Wolfsburg, den einen, den Klose für relativ viel Geld? Ja gut, aber ich meine, ein, zwei Spieler ändern ja auch nicht das Mannschaftsgefüge. Und das hat man schon so oft versucht bei Vereinen, die dann irgendwie nachgebessert haben. Selbst in Gladbach kann ich mich erinnern, in der Saison, als Dick Advokat Trainer war, wo man dann Gott und die Welt gekauft hat, das nützt einfach nichts. Das ist kurzfristig vielleicht mal okay für ein, zwei Spiele, aber auch eine Rückrunde hat 17 Spieltage. Oh, das ist richtig. Dann ist es schwierig, da noch diesen Weg zu gehen. Kannst du dir vorstellen, dass die Klubberer nochmal den Trainer wechseln? Entschuldigung. Eigentlich ist es so, dass ich der Meinung bin, dass ein Trainerwechsel in der Saison schon eigentlich das Maximum ist, weil halt auch sich das ganze Umfeld, es ist ja nicht nur die Person Trainer, die sich ändert, sondern auch das ganze Umfeld um den Trainer herum, Co-Trainer, Stab, bla bla bla. Aber im Fall des ersten FC Nürnbergs, wenn man halt jetzt sieht, dass Verbeek eine schlechtere Statistik, wie ich eingangs gesagt habe, hat als zum Beispiel sein Vorgänger Wiesinger, dann steht ja überhaupt kein Grund dafür an, um zu sagen, man hält diesen Trainer. Wenn man den einen für diese schlechte Leistung entlassen hat, kann man ja nicht den anderen Trainer deswegen halten. Also das ist ja eine Entwicklung, die hat sich irgendwo wie so eine Asymptote Richtung Null entwickelt. Und dann ist es halt schwierig zu sagen, ob da nicht vielleicht nochmal der neue Besen besser kehren würde. Ich glaube auch, also ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Rückrunde weiter so erfolglos verläuft, dass man dann eventuell schon dann am 17. Spieltag sagt, hier komm, jetzt nehmen wir die Winterpause und holen einen neuen Trainer, weil, ja, dann gibt es halt wieder diesen Cut, Moment, ne? Genau, wo alle Spieler auf Null sind, ne? Jeder Spieler ist auf Null beim neuen Trainer und kann sich neu beweisen. Aber natürlich haben wir das uns auch von dem jetzigen Trainer erhofft. Gert-Jan van Beek heißt der Mann. Den kannst du ja nicht merken. Nee. Der wird auch schneller weg sein, bis ich ihn mir gemerkt habe. Das ich denke auch, ja. Aber wahrscheinlich ist dein Hirn da einfach so programmiert, dass sie sich unwichtige Informationen gar nicht mehr merkt. Das ist ein Zeitmaschinengehirn. Mein Gehirn weiß schon, bevor ich mir den gemerkt habe, ist er schon wieder weg. Also das macht gar keinen Sinn. Du hast einen eingebauten Fluxkompensator im Frontallappen, ne? Genau. Ja, und ich glaube, das hört man auch zwischendurch immer, dieses, wenn der Fluxkompensator beim Chris anspringt. Also nicht wundern. Die Braunschweiger werden absteigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch die Nürnberger werden absteigen, da bin ich mir auch so ziemlich sicher. Was die Augsburger machen, muss ich nochmal kurz sagen, auf Platz 10, das finde ich einfach Weltklasse. Ach, man muss ja auch einfach sagen, dass dieser ganze Verein irgendwo im Moment Weltklasse ist. Auch die, selbst jemand, der für mich einer der trockensten Persönlichkeiten der Bundesliga ist mit Stefan Reuter, kann ja sogar lächeln. Kann er. Ich glaube ja auch, Stefan Reuter ist einer, der keinen Fernseher zu Hause hat. Meinst du? Da muss ich mal kurz so eine Anekdote erzählen, das mögen die Leute ja. Wenn, immer, dann hat er einen Röhrenfernseher. Ja, das kann natürlich auch sein. Nein, ich muss mal eine Anekdote erzählen, und zwar aus meiner Zeit, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, war es so, dass wir hatten eine Profiloberstufe, wo ich in der Schule war, und da waren immer verschiedene Fächer aneinander gekoppelt. Und dann hatte man natürlich auch Profillehrer, mit denen man die meiste Zeit verbracht hat. Und dann hatte man auch oft Profilneurose. Ja, darum bin ich auch so, habe ich so einen Klatsch weggekriegt einfach. Ne? Und auf jeden Fall war es so, dass wir da eine Lehrerin bei hatten, die im Profil Kultur ihren Tätigkeitsbereich hatte, und zwar im Fach Deutsch. Und die war halt davon überzeugt, dass ein Fernseher völlig nutzlos ist. Und so haben die das Profil Kultur ihr zum Abschluss halt einen Fernseher geschenkt, finde ich, übertrieben viel Geld, aber sie haben ihr einen Fernseher geschenkt. Und sie hat ihn bei der Abiturfeier nicht angenommen. Was für eine dumme Hure. Oder? Im Nachhinein betrachtet hätte ich ihr das gerne ins Gesicht gesagt. Ja, oder? Das geht ja mal gar nicht. Also ich meine, man kann ja dem überzeugt sein. Sie hätte ihn ja einfach auch danach wegschmeißen können. Oder verkaufen. Aber vor der ganzen Versammlung da nicht anzunehmen, das war schlimm. Oh Gott, ist das verbohrt. Verbohrte Prinzipien sind schlimmer als Reds. Es hält sich die Waage. Also so eine dumme Fotze. Wie hieß sie? Ja, wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich weiß aber noch, dass ihr Sohn, Arschloch, war jetzt schon. Ja. Soll ich das jetzt? Das macht gerade Spaß. Ja, das erzähle ich gerade. Sie hatte zwei Kinder. Eine Tochter. Ja. Muss so 2-3 Jahre älter als ich gewesen sein zu der Zeit. Okay. Begnadete Pianistin. Naja, klar. Ihr Sohn. Jetzt pass auf. Begnadeter Violinist. Ja. Haben auch immer im Weihnachtskonzert natürlich gespielt. Oh Gott, aber das Tolle war natürlich der Name, der Vorname des Jungen. Lass mich raten. Mhm. Es ist ein oldschooliger Name. Ja. Da war ich hier sehr oldschool. Ja, und die Begründung dafür. Und es gibt wenige Menschen in meinem Bekanntenkreis, wo ich sagen würde, das ist ein Tipp, der bringt dir nichts. Aber dir, Chris, dir bringt der was. Was? Wenn du diesen Film gesehen hast, es gibt einen uralten Film, den sie dann auch irgendwo in einem französischen Kino wahrscheinlich gesehen hat. Ja, klar, aber in keinem Programmkino, das war schon so ein Film. Nein, sie ist halt auch Französischlehrerin gewesen, darum denke ich jetzt an ein französisches Cinema. Mhm. Und auf jeden Fall hieß die Hauptfigur des Filmes Die Kinder des Olymp, so. Daher weißt du, dass es jetzt auch ein französischer Name ist. Ich gebe dir einen weiteren Tipp. Es gibt eine Personality-Show in den Öffentlich-Rechtlichen, die von einem Moderator gezeigt wird, der den Zweitnamen genauso heißt, der ihn aber nur abkürzt. Jean-Louis? Nein. Pierre? Nein. Überleg nochmal, Personality-Show, Er ist auch Sportmoderator. Früher bei RAN gewesen, auf jeden Fall sehr aktiv. Oder bei Liga Total. Ich sage ja immer Ranissimo. Ja, das war auch viel schöner. Ne? Sonntags mit der roten Lederjacke bei Reinhold Beck. Luis hieß er. Ja, nee, Luis hieß er auch nicht. Schlimmer. Luis ist ja noch ein cooler Name, finde ich auf jeden Fall. Soll ich sagen, es ist ja auch nur Sendezeit. Ah, ist aber auch spannend. Ja, ist ein Stück weit auch spannend. Überleg mal, Kinder, das so. Sag mir mal ein paar Fußballmoderatoren der letzten Jahre, die dir in Erinnerung geblieben sind. Der hieß nicht wirklich Jacques, oder? Nein, schlimmer. Sag mir mal diese ganzen RAN-Leute von früher. Lou Richter. Ja, richtig, aber der ist es auch nicht. Jörg von Torra. Ja, ist es auch nicht. JBK. Ist ja kein französischer Name. JBK. So, jetzt bleibt mal bei dem. Johannes B. Kerner. Ja, wie hieß der, wofür steht denn das B bei dem Berthold. Johannes? Nein. Boah, weiß ich nicht, habe ich noch nie überlegt. Nee, das steht für, und jetzt kommt die Lösung. Trommelwirbel bitte. Er hieß Baptiste. Nein! Ja. Das ist ja Weltklasse. Und Baptiste, ja. Der hat er dann auf dem Weihnachtskonzert, und das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, das sind bestimmt auch schon 12, 13 Jahre her, hatte weiße Lackschuhe mit so einer schwarzen Fliege drauf an. Ja, muss aber auch. Den hätte ich so gerne verprügelt, da mitten auf der Bühne. Er kam aber dann auch schon, was war das, Weihnachtsfest? Mhm. Er kam aber mit dem Saliva-Song Walk Alone rein, ne? Baptiste. Dave? Ja. Ah, schöne Anekdote, schöne, dass wir schöne Geschichte, ne, an deinem Schulleben so preis teilnehmen dürfen. Das rührt mich gar zu Tränen. Ja, tue ich sonst nicht, ne? Das aber stimmt. Das kann man ja auch mal machen. Die Kinder des Olymp. Mhm. Noch nie gehört von dem Film? Doch. Ich weiß den Regisseur. Nämlich? Marcel Carnet. Ja, ist es so. Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Wo waren wir denn eigentlich? Absteiger. Haben wir da noch irgendwas zu beizutragen? Nee, aber ich glaube, da gehen wir schon ziemlich d'accord, um nochmal bei der französischen Sprache zu sprechen. Ach, jetzt geht's ja los, Baptiste. um da mal halt wirklich hinzustellen, dass diese drei Vereine, auf jeden Fall aus meiner Sicht, da irgendwo weiter rumdümpeln werden. Und ich glaube, so sieht es ja bei dir auch aus. Aber deine Meinung zu Frank, bleiben die da oder gehen die auch weiter nach oben? Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Gefühlt sehe ich die auch gar nicht da unten. Mhm. Aber ich denke schon, dass Frankfurt von den letzten vier Mannschaften einfach das größte Potenzial hat, da noch rauszukommen. Und ich glaube, das werden sie auch schaffen. Freiburg, Nürnberg, Braunschweig sind die Top-Kandidaten, um abzusteigen, respektive in die Relegation zu kommen. Kann ich mir noch einen vorstellen, der da irgendwie hinten reinrutscht? Berlin, glaube ich nicht. Augsburg kann immer sein, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? So klasse sie auch im Moment die Geschichte wuppen. Da kann doch immer ein Einbruch kommen. Ja. Und Augsburg kann mit Sicherheit hinten reinrutschen. Hoffenheim auch, glaube ich. Bremen. Wäre auch ganz witzig, die sind ja auch eigentlich so eine Wundertüte. Also da gibt es schon ein paar Kandidaten, die zumindest Eintracht Frankfurt da hinten von der 15 ablösen können. Aber ich glaube, Nürnberg und Braunschweig, die sind abgestiegen. Und der Relegationsplatz, der ist relativ hart umkämpft, in Anführungsstrichen. Ist so eine Art Jeopardy da drum, ja. Hannover nehme ich da jetzt mal komplett raus. Und auch Mainz. Habe ich ja auch gesagt, die beiden Mannschaften, die sind wirklich nicht so gut dieses Jahr. Aber die anderen... Da wird es reichen, ne? Ich denke schon. Also 96 wird da... Platz 9 kann ich mir auch gut vorstellen, dass das der Platz ist, der es dann am Ende ist. Ja. Hm? So, DFB-Pokal, die dumme Sau. Ach ja. Gibt's da was Schönes? Und schön, ist ja in den nächsten Tagen, glaube ich, ne? Ja, morgen. Ja, die sprechen ja alle darüber, dass es jetzt so anstrengend ist, da zweimal die Woche zu spielen. Ne? Ja, klar. Das portugiesische Wochen, oder wie die alle sagen. Bayern-Fan, ne? Das ist auch wirklich ekelhaft, dass man da... Wo finde ich ihn hier, den DF? Da ist er doch. Hast du ihn schon gefunden? Ich suche ihn gerade noch. Union Berlin gegen Kaiserslautern. Nö. Na, was ist das denn? Das ist ja ein reines Zweitliga-Duell. Und letzten Spieltag gab es Bayern gegen Hannover, ey. Wenn ich sowas sehe, lache ich mich doch tot. Weißt du, was ich meine? Also. Ja. Naja, gut, das ist halt das Hannoveraner Glück. Berlin, Lautern, oder? Ja. Man müsste eigentlich von der letzten Form ausgehen. Beide Mannschaften haben natürlich ihre Generalprobe am letzten Spieltag versaut. Oh! Da ist natürlich wieder der Zweitliga-Spezialist. Ich habe aber Real Madrid gegen Valladolid gesehen, ohne Patrick Ebert. Der ist nämlich verletzt. Und Gareth Bale hat sich gedacht, Cristiano Ronaldo ist verletzt. Mache ich halt einen Hattrick. Mache ich halt eine Show hier, eine absolute Show. Mit Kopf, rechts und mit links. Ja. Also kann ist man kein machen, schlechter. Ne? Ist es kein schlechter, kann man nein, eigentlich nein. nicht. Er ist schon ein paar Euro wert. Ja, dann haben wir den Klassiker Hamburg gegen Köln. Ja, ein schönes Spiel an sich. Ja, wirklich, wirklich. Die Kölner natürlich sehr stark in der Liga, wieder Tabellenführer. Und auch verbal sehr stark, ne? Die haben sich ja relativ stark lustig gemacht über den hässlichen Bruder Leverkusen, ne? Ja gut, das ist immer eine Diskussion in Köln. Das ist immer ein Hassverhältnis zwischen den beiden. Also das ist jetzt nichts Neues für jemanden, der selbst aus dem Rheinland kommt. Hier ist gerade ein Poll. Welche Mannschaft wird DFB-Pokalsieger 2014 zur Wahl stehen? Andere Mannschaften? Mhm, HSV? Mhm, Schalke? Mhm, Leverkusen? Ja. BVB? Mhm. Und der FCB? Mhm. Was nehmen wir? Andere Mannschaften, oder? Ich glaube schon, dass Union Berlin eine realistische Chance hat. Nimm einfach andere Mannschaften, weil wir einfach gegen den Strich gehen. Ja, andere Mannschaften 6,5%. Also wir wären im Bundestag. Okay, aber wer sind andere Mannschaften? Naja, sowas wie Köln und Lautern. Mhm. 9,8% der HSV. Schalke 04 hat 5,8%. Oh. Leverkusen 4,4%. Mhm. BVB 19,5%. Mhm. Und der FCB 54%. Also mehr als jeder Zweite sagt, der FCB macht's wieder. Also das hast du gut analysiert. Nicht Zeit. Schlecht. Ja, der HSV sollte das aber schon irgendwie wuppen. Gerade auch heim in der Imtec Arena. Ja, was willst du da sagen? Ja, kann auf jeden Fall laufen. Und aber ich glaube auch, dass der erste FC Köln wirklich im Moment auf einer sehr großen Erfolgswelle schwimmt. Und im Platz sind die? Ja, erste FC Köln ist Tabellenführer. Oh! Das war gerade übrigens meine Louis de Finet-Parodie. Ja, kannst du die bitte nochmal? Oh! Ja, gut, ja. Kölner sind Erster, das gibt's ja, ja gar nicht. Ja, ja. Ich höre immer nur, dass Cottbus so scheiße ist. Mhm. Aber Köln? Erster, der super! Da gibt es ja nächstes Jahr wieder BMG versus. Ich würde mich freuen, es wären 6 sichere Punkte. Es wären 6 sichere Punkte und gibt es ja auch irgendwie nur alle 2 Jahre. Die steigen definitiv wieder ab. Schalke gegen Hoffenheim. Da wäre der Stöger in der ersten Liga. Das glaube ich nicht. Ja, ist ja der reine Aufstöger. Ist es. Der Aufstöger, das ist ja peinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schalke gegen Hoffenheim. Ja, wird wohl nach 90 Minuten 4-4 stehen, denke ich. Ja, und nach 120 Minuten 9-9. Ja. Aber und wahrscheinlich ja. Wird auch das Elfmeterschießen erst durch die Co-Trainer entschieden. Das wäre auch mal was. Das wäre mal was, ne? Mhm. Oder die Fans schießen lassen. Ja, oder den Torwarttrainer. Gegen den anderen Torwarttrainer. Oh, super. So richtig Beef, weißt du? Wer ist der Torwarttrainer von Hoffenheim? Tim Wiese, glaube ich. Ich glaub, Hans-Jörg Wiese ist das, glaube ich. Das ist sein Urgroßvater. Hans-Jörg Wiese. Mhm. Urgroßvater, ja. Tim Wiese hat gesagt, er ist immer noch einer der besten Keeper der Bundesliga. Ja, hat jetzt aber 100 Kilo, ist sozusagen baff im Moment. Ne? Am Anfang, ich habe das gelesen, 100 Kilo hat er zugenommen. Nein, er hat erzählt, ich habe Muskelmasse aufgebaut. Die Gegenfrage vom Mann, der die Fragen gestellt hat, vom Fragemeister, ja. Er hat gesagt, sind sie dann nicht schwerer, weil Muskelmasse auch gleichzeitig Gewicht bedeutet, hat Tim Wiese gesagt, nein, im Gegenteil, ich bin jetzt richtig explosiv. Das ist Pocahontas, wie er Leib durchsteht. Ja, also ohne Scheiße, du lachst dich tot, aber wenn ich Bremen wäre, ich würde ihn holen. Ja. Ja, ohne Scheiße. Mehr als falsch machen kannst du mit dem nicht. Ich glaube, den kriegst du auch für 150 Euro im 10-Monats-Rabatt oder so. Ja, im Jamba-Monats-Abo kriegst du den. Mit dazu aber, ne? Saarbrücken gegen den BVB. Ja, das wäre alles andere als ein BVB-Sieg. Sicher eine Überraschung. Definitiv. Auch wenn der BVB arg verletzungsgeplagt ist. So, da blätter ich mal um auf Seite 2. Der SC Freiburg. Gegen Leverkusen wäre natürlich was in Freiburg. DFB-Pokal. Ja, wenn sie sich da ihren Befreiungsschlag holen würden. Ne? Ja, oder wenn sie den DFB-Pokal gewinnen würden und die Euroleague gewinnen würden, aber absteigen würden in der Bundesliga. Das wäre es natürlich. Ja, spitze. Ja, bin ich ganz klar, da schlägt mein Herz für den besten Trainer der Welt. Ja, Dito, kann ich auch nur so sagen. Ist ja, im wahrsten Sinne ist es ja der Ziehfahrer. Also Pep Guardiola ist meiner Meinung nach nichts gegen Christian Streich ist für mich immer noch der Größte. Er hat auf jeden Fall das Charisma, ne? Wie kein anderer, ja. Oh, hast du das mitbekommen? Als Pierre-Emil Heuberg, ne? Der, ja, so, ja, das Weinen, ja, ne? Hat geweint, Pep hat geweint. Er ist ein Mensch. Hast, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, kannst du dich an die Simpsons-Roboter erinnern, die gestorben sind, wenn sie geweint haben, weil sie dann geschmolzen sind? Ja, nee. Vielleicht ist sowas Pep Guardiola. Es ist kein Roboter. Es ist, vielleicht es, doch. Nein, es ist ein Mensch. Ja, aber guck doch mal, der sieht doch so gut aus auch und so. Vielleicht ist, aus, er, ne? Vielleicht ist das einfach, sag mal, wie so ein Terminator, weißt du? Sieht gut aus. Lebendes Gewebe über einem mechanischen Exoskelett. Er sieht aber gut aus, oder? Ja. Grazil, schlank, gebräunt. Schnittig. Schnittig ist er auch. Richtig schnittig, immer gut gekleidet. Halt. Immer so einen schönen drei Tage. Aber bei der Preisübergabe, beim Bambi, da war er rasiert. Weil es ging an Jupp und da geht man gefälligst vernünftig hin. Gepflegt hin, ne? Gepflegt geht man dann. Der Katalane als solches ist ein gepflegtes Wesen. Mm. Und der, also ich bin immer noch in love mit Pep. Ich finde den so toll, den Trainer. Das ist wirklich, ich finde den so super. Ich bin so froh, ich bin so froh, dass wir den haben. Nicht nur, weil er auch recht erfolgreich ist. Ja, recht. Und er ist auch so ein toller Mensch. Findest du nicht? Doch, ich mag ihn auch, ja. Er ist ein toller Mensch. Er hat übrigens keinen Kontakt mehr mit seiner Dolmetscherin. Nicht? Nein, die wohnt in New York. Ja, und da kann man nicht skypen? Nein. Es ist ein Katalane, der telefoniert, wenn überhaupt mal. Ansonsten gibt es nur Vier-Augen-Gespräche. Aber, um es nochmal kurz zu sagen, Pierre-Emil Heubergs Vater ist an Krebs im August erkrankt. Mhm. Und hat das ein bisschen mit sich rumgetragen und ist dann ein bisschen später in Tränen ausgebrochen. Und dann hat Pep gesagt, bring mir mal den Emil. Dann ging der Emil zum Pep. Sache geschildert, hat der Pep gesagt, Junge, komm mit deinem Problem zu uns. Der FC Bayern steht wie eine Familie hinter dir. Auch wenn es kann das Schlimmste passieren, der FC Bayern wird immer hinter dir stehen, hat er gesagt. Dann hat Pierre-Emil hat angefangen zu weinen. Hat gesagt, dass das wirklich, hat er noch nicht erlebt, so. Hat Pep gesagt, ist hier wie. Er ist ja auch erst 18, ne? So viel wird er sowieso noch nicht erlebt haben. Das stimmt auch, ja. Hat der Pep gesagt, wir sind hier wie eine Familie, mein Junge. Deine Probleme, die gehen uns auch was an. Also, die gehen uns nichts an, aber komm mit den Problemen ruhig zu uns. Wir versuchen sie zu lösen. Und dann hat Pep auch angefangen zu weinen, als er gesagt hat, wir kriegen das schon hin, mein Junge. Und das zeigt mir wieder, was das für ein menschlicher Verein ist, dieser FC Bayern München. In dem man wirklich sagen kann. Ich habe gerade eine Träne im Auge. Ja, ja. Hier, also hier kann man wirklich sagen, der FC Bayern München, hier darf man noch Mensch sein. Hier darf man wirklich noch Mensch sein. Das ist wirklich ein toller Verein. Aber na gut, wem sage ich das? Ne? Warte mal, du hast 28 Punkte. Mhm. Ich gehe nochmal kurz drauf. Hab's mir vergessen. Ah, 38 waren es bei den Bayern. Okay. Ja, ja. Stimmt. So war das gewesen. Der VfL Wolfsburg gegen Ingolstadt, VW gegen Audi oder Langeweile und Scheißetum gegen einen lustigen Verein. Ja, ein bisschen lustig. Weiß ich nicht. Kann ich nichts sagen. Ja, eben, genau, das ist die richtige Antwort. Weiß ich nicht. Das letzte Coole, was sie gemacht haben, war, als sie Marco Kurz rausgeschmissen haben. Ich gucke jetzt mal. Kurz ist für mich ein Erfolgstrainer. Ja, das stimmt. Ich gucke jetzt mal. Der Bruder von Metzelder spielt da. Ja, der Malte. Ofoso spielt da auch. Mhm. Quana. Quana. Ist das nicht eine Frucht? Ja. Ah, nee, ist die Guave, ne? Hasenhüttl ist der Trainer. Ja, ja, Ralp. Hm. Ralp ja, Hasenhüttl. Der wird so geschrieben doch, oder? da steht nur R. Hasenhüttl. Ich klicke ja, mal das Spiel an. Ralp, das stimmt. Es ne? ist der Ralp Hasenhüttl. Du bist ja wirklich ein Insider, das gibt's ja gar nicht. Ich habe, das kann ich ja dann auch mal sagen, mein Lieblingsspiel der letzten 15 Jahre war immer Anstoß 3. Hab's doch nicht Ralp Hasenhüttl. Er heißt Ralf Hasenhüttl. Da gab es aber keinen Ralf Hasenhüttl. Natürlich gab es da Ralf Hasenhüttl, der war da noch Spieler. Ach, hör auf, wo hat er gespielt? Ich glaube, ja, irgendwo in der zweiten Liga hat er halt gespielt, aber es war immer einer, der schon über 30 war und den man am Anfang gut holen konnte, weil er Siebener war und man nur bis 7 in die Amateurliga holen konnte. Ach so. Ach, das waren so schöne Zeiten. Ich glaube, das ist echt mal wieder ein Spiel, weißt du, das möchte ich mir einfach so nebenbei irgendwo drauf installieren, um das nur zwischendurch zu spielen. Vielleicht gibt's das irgendwo bei GOG, bei Good Old Games. Muss mal gucken. Ich hab's ja noch. Ah. Es läuft sogar noch auf der Vista-Maschine. Ralb. Ralb. Dann haben wir Frankfurt gegen Sandhausen. Mhm. Das wünscht man sich schon den Frankfurtern, oder? Ja, welche Frage. Ich meine, es wäre ja auch eine Schmach, sozusagen, da zu verlieren. Allerdings, im Pokal ist ja alles möglich. Das ist wahr. Das wäre die Schmach von Sandhausen. Mhm. In Frankfurt aber. Ja, ja. Die Schmach von... Der FC Augsburg empfängt in der... Arena zu Augsburg. Augsburger Puppenkiste, den FC Bayern München. ja, Bayern leichter Favorit, aber nur mal gucken. Eigentlich interessiert mich dieser Pokal gar nicht, aber wir können ja mal die Torjägerliste durchgehen. Auf Platz 2 ist Sidney Sammy Bisevic. Olivier Ocean. Der spielt bei Lautern inzwischen. Ja, ja. Hat er nicht mal bei Frankfurt gespielt? Ja, da wurde er auch mal als Heilsbringer geholt. Ja, ja, mit 30, ne? Weiß ich noch. Ja, ja, mit guten 30. Ja. Der stand ja voll im Saft. Shiplock, Idrissou und Firmino haben alle 3 Tore. Gibt nur einen, der hat 5 Tore, der ist auf Platz 1. Mhm, was schätzt du? Das ist wohl ein Bayern-Spieler. Das ist richtig, ja. Mandzukic. Nein. Oh. Wir sagen es nur noch wie Pep, weil Pep, wenn Pep zu einem Spieler einen Spitznamen sagt, dann sagt auch gleichzeitig der ordinäre FCB-Fan denselben Spitznamen. Er sagt Manju. Manju Picchu, ne? Zu Mandzukic. Nein, es ist Thomas. Ist auch eine tolle, tolle Spieler, oder? Er hat es ein bisschen eingedämmt, muss ich sagen. Ach, kommt auf Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Es gab um die Champions League diese Interviews, wo er die ganze Zeit immer alles wiederholt hat. Jetzt die PK zum Braunschweig-Spiel habe ich mir extra angeguckt. Da war es nicht so schlimm und die Post-PK war auch nicht so schlimm. Mhm. Also, ich wage das noch zu bezweifeln. Ralb Hasenhüttl. Ralb? So, Tommy Müller ist übrigens, hat 5 Tore. Weiß nochmal. Tommy Müller. Der hat 5 Tore? Der hat 5 Tore. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Oh. Ich habe jetzt eigentlich da an so einen Ibisevic gedacht, weil der schießt immer viel Tore in so komischen, bei so komischen Mannschaften. So, lass uns mal, was haben wir denn sonst noch immer? Tops und Flops und natürlich das Tippspiel. Das habe ich leider noch nicht auf die Page machen können, weil ich habe mir heute das Knie zerrissen. Ich habe mir heute das Knie zerrissen. Das Glied? Das Glied und das Knie. Die direkte. Ist das dieses Zwischenstück zwischen Glied und Knie, das Knie? Die korrekte Selbstdiagnose habe ich auf facebook.com/vierecken211er gestellt. Mhm. Was denn? Ja, sie war sehr aussagekräftig. Sie war ausführlich vor allen Dingen. Ja, und mich wundert das auch immer wieder. Ich dachte, du wolltest deinen Doktor in der Hinsicht ein bisschen zurückhalten hier online. Naja, aber man hat ja trotzdem was mitgenommen. Ja, das ist wahr. Also. So, das Tippspiel. Tippübersicht. Da gucke ich jetzt übrigens zum ersten Mal drauf. Ach nee, ehrlich? Ja, ehrlich. Boah. So, dann schauen wir doch mal. Wie kann ich denn hier sehen? Tippabgabe, ne? Oh nee, jetzt muss ich hier jeden anklicken. Ist das eine dumme Scheiße? Also ich kann erstmal die Punkte, ich bin gerade auf dem iPhone hier auf dem Scheiß. Ja, ich mach's auch nebenbei an und sage dir, dass du das nicht jeden einzeln machen musst, sondern einfach auf Tippübersicht gehen musst, genau. Und dann jeden einzeln anklicken musst. Wo ist denn Tippübersicht? Da bin ich doch. Ja, hab ich das gesagt. Ja, ist der 14. Spieltag, genau. So, also erster, naja. Ist Matthew Black? Viele ja, nach diesem Spieltag, ja. Viele kennen ihn auch bei Twitter unter @RickyPalm. Oder als Host des Kayfabe-Podcasts. Auf Platz 2 bin tatsächlich immer noch ich, obwohl ich gefühlt seit 4 Wochen überhaupt keinen Punkt mehr gemacht habe. Also Ricky hat 179 Punkte natürlich. Ja, man muss es auch wirklich mal sagen, man muss ihn mal rausstellen, da als Tippspiel-Krösus. Ne? Und als Nicht-Sky-Abonnent mehr. Ja, aber er macht's halt. Ne? Er tippt die Zahlen ein und das stimmt. Ich glaube ja, dass die Mannschaften sich ein bisschen nach ihm richten. Ich denke auch, anders kann das auch nicht sein. Er hat 15 Punkte gemacht. Ich 13, hab 156 Punkte. Pocho auf Platz 3 Ich habe das Gefühl, du machst irgendwie seit Wochen schon 10-mal so viele Punkte wie ich, aber irgendwie ganz reicht es immer noch nicht. 100, nee, ich komme immer nur auf Gleichstand irgendwie zwischendurch. 154 Punkte mit 16 Punkten, damit natürlich Tagessieger El Pocho. Also das Tippspiel, das, da muss ich mir nochmal was anderes überlegen. Taktisch. Also es ist irgendwie wie so eine Glaskugel, ne? Inwiefern? Ja, man guckt rein und sieht doch nichts. Das ist wahr, aber ich muss mir mal jetzt was anderes überlegen. Ich tippe ja immer nur 2-1, ich habe ja jetzt eine neue Methode. Ja. Seitdem ich die mache, läuft es doch gar nicht mehr so gut. Ich tippe einfach alles 2-1, bis auf Dortmund und Bayern, dann tippe ich 3-1. Ja. Da muss ich jetzt vielleicht mal was ändern. Da muss ich mal wieder einen Zwischensport machen. Tops und Flops, hast du dir welche notiert? Ja, natürlich. Oh, was machen wir? Wer fängt an? Wer macht was? Wolltest doch wieder, du kannst doch wieder den Zufallsgenerator nehmen. Wie geht der? Du hast doch so eine Seite da mal irgendwann gehabt. Aber machen wir es doch einfach so, dass ich anfange. Okay. Es geht schneller, glaube ich. Ach so. Ich nehme aber als erstes den Top. Ja, ja. Weil ich glaube, dass wir im Flop auf die gleiche Richtung gehen. Pim und Schwegler? Bei mir ist es eher die ganze Eintracht-Frage. Also Ralf, die ganze Hasenhüttl. Ja, Ralf ist auch noch ein Thema. Nee, aber mein Top des Spieltages ist einfach das Spiel in Sinsheim, das 4:4. Mhm. Weil genau so möchte ich Fußball auch zwischendurch mal gucken, besonders wenn ich nicht als Fan irgendwo ja. Teil einer Mannschaft dieser beiden Seiten bin. Weil einfach so, natürlich, das waren ja wirklich Slapstick-Tore, das waren Slapstick-Elfmeter, das waren Entscheidungen, da ging es hin und her. Und da hat die Konferenz richtig Spaß gemacht. Da merkt man auch einen Kommentator einfach an, wie viel Spaß er hat, so ein Spiel zu kommentieren. Und darum für mich diese Woche wirklich das Top. Das 1:1 zwischen, das 4:4 zwischen Hoffenheim. UFC-TV wird durch neue Videoplattformen ersetzt. Ja, habe ich auch gelesen. Gibt's ja gar nicht. Ich meine, ihr hättet das schon noch ein bisschen zurückhalten können, dass das jetzt bald alles bei euch über den Ether läuft, bei MMA Radio. Ja, gut, das stimmt natürlich. Mein Top ist Fes Shoot-Promo. Nach dem Spiel 96 gegen Frankfurt, es muss erst jemand im Strafraum erschossen werden, dass wir einen Elfmeter kriegen. Bin ich sympathisch. Ich finde, man kann auch ruhig mal zu drastischeren Vokabeln greifen. Ja, das ist wahr. Finde ich gut. Armin Fee, du magst ihn nicht so, ne? Nee, ich mag ihn nicht so und darum ist das auch eben mein Flop der Woche. Mm. Ne, da kommen wir wirklich, da geht es wirklich ineinander rüber. Da habe ich mich dazu mir aufgeschrieben, Flop Frankfurt mit dem Rücken zur Wand, Quo Vadis Eintracht und als Schlusswort eben muss Fee in einem Interview so reagieren, als ob ihm als Kind jemand das Spielzeug weggenommen hat. Er hat sich doch dann nochmal entschuldigt bei Jessica. Bei der aber Jessica kann nichts dafür. Hat die größere Brüste? Nee. Nee? Also nicht größere als Armin Fee. Ich meinte, sie hatte größere Brüste an dem Tag. Ja, vielleicht hatte sie einen dementsprechende Unterwäschewahl getroffen. Oder einfach die Brüste vergrößert. Das kann natürlich auch sein. Ach, mein Flop. Pirmin Schweglas, O-Ton. Ich spüre was. Dramatische Pause. Ich wusste nicht, ob es die Luft oder die Hand vom Gegenspieler war. So viel zur Aktion gegen Hirorakikoki Sakai. Kannst du dich mit Sicherheit noch erinnern, ne? Ja, ich kann mich an die Situation sehr gut erinnern, ja. Ich spüre was. Ich wusste nicht, ob es die Luft oder die Hand vom Gegenspieler war. Ist aber ein Stück weit auch romantisch, besonders so wie du es vortrittst. Poetisch. Mhm. Könnte auch in so einem billigen Groschenroman stehen, ne? Ja. Ich spürte etwas. Ich wusste nicht, ob es die Hand oder nur ein leichter Luftzug war. Vor allen Dingen, die Luft vom Gegenspieler würde ja bedeuten, dass er ihn angefurzt hätte. Das ist natürlich auch wahr. Und dann die Frage, wird sowas geahndet? Anfurzen? Ja, eben. Wenn man es über die Außenmikrofone hört, vielleicht. Ach so, meinst du, das ist der Indikator dafür? Ich denke schon. Ja, okay. Da müssten wir dann aber auch den Geruchsbeweis machen. Ja, oder den Hamsterbeweis. Hast du schon einen Flop schon gesagt? Die habe ich. Haben ihn Fee, ne? Ja, genau. Mhm. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich spüre was. Ich wusste nicht, ob es die Luft oder die Hand vom Gegenspieler war. Pirmin Schwegler. 1.12.2013. Den Satz hätte ich jetzt mal gerne von Charlie Wagner gesprochen gehört. Ja, wollte ich gerade sagen. Es klingt sehr nach Charlie Wagner, ne? Ich wusste nicht, ob es die Hand. Er hat erst Luft gesagt. Ja, stimmt. Okay, Luft. Ob es die Luft oder die mächtige Hand war. Ja. Ich finde, das ist schon eine Aussage, die kannst du so im Prinzip gar nicht treffen. Die kann man so nicht treffen und zeigt natürlich auch irgendwie, wenn es wirklich so ist, dass die Spieler im Offensivbereich jetzt schon fallen, wenn sie noch nicht mal unterscheiden können, ob gerade ein Luftzug von der Seite gekommen ist, dann wundert mich natürlich auch die Aktion damals von Andi Möller nicht. Nee. Hätte der mal gesagt. Der hat halt Luft gespürt am Fuß. Ja. Bin mit Sauerstoff in Berührung gekommen. Hm. Ah. Ich kenne das ja auch, wenn man so morgens aufsteht und die Decke hochmacht. Dann ist das ja auch so eine Art Luft, die man dann spürt. Pirmin Schwegler für mich einer der Poeten 2013. Ja, ich denke, der wird auch bei Menschenbilder Emotionen eine große Rolle. Ich denke auch, ja. Gab's aber schon leider. Da gab's schon, echt? Ja. Ach, das darf ja nicht wahr sein. Ich will das auch mal ein bisschen. Beigegangen. Ein bisschen zu früh. Boccio, ich glaube, das war's, oder? Schönes Ding aber, ne? Also, schönes Ding. Ich sage jetzt nochmal meinen letzten Satz, Boccio. Mhm. Ich spüre was. Ich wusste nicht, ob es die Luft oder die Hand vom Gegenspieler war. Pirmin Schwegler. 1.12.2013. Es sprach für sie Charlie Wagner. Charlie Wagner müsste eigentlich bei uns jede Woche einen Abschlusssatz bringen. Ja, so ein Zitat von irgendeinem geisteskranken Fußballspieler bringen. Ja, was wäre denn ein gutes Zitat, was er da bringen könnte? Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Ja, schön. Besser kann es, glaube ich, auch nicht mehr werden. Jetzt habe ich gerade, jetzt geht's los. Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien, ne? Das ist richtig. Boccio, ich bedanke mich. Jetzt sind wir wieder im Business, wir sind back on track. Ja. Wir hängen zu Elber, nobody can stop us. Nobody can beat us, bitch. Team Bring It is back. Rest in Peace, Paul Walker, um vielleicht noch ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen. Und auch Rest in Peace, der heute noch gestorben ist. Chris Howland. Wer ist das? Das ist ein Schlagersänger, hier Pumpernickel. Pumpernickel jetzt, ne? Ich kenne nur Christy Burke. Ja, den kenne ich auch. Boccio, ich bedanke mich nochmal. Ja, ich sage auch nochmal Danke und bis zum nächsten Mal. Soll ich nochmal einmal vorlesen? Ja, komm, aber wirklich, dann ist aber auch wirklich Schluss. Dann muss aber auch gut sein. Ja. Einer noch und dann ist gut. Mhm. Bitten. Boccio, verabschiede dich schon mal. Diesmal habe ich das letzte Wort. Oh, das ist ja was Schönes. Ja, genau. Mach nochmal die Tür auf. Ich sage schon mal tschö und genießt wirklich in aller Ruhe diese Worte, weil ich habe gerade gemerkt, mein Ruhepuls ist auch in dem Moment, als Chris das vorgelesen hat, drastisch gesunken. Also ich glaube, das ist auch eine Art Therapie. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Ich spüre was. Ich wusste nicht, ob es die Luft oder die Hand vom Gegenspieler war. Pirmin Schwegler. 1.12.2013. Es sprach für sie Chris von Vierecken 2 Elber. Warum nicht einfach mal ehrlich sein?